Wenige Minuten später und alle drei trabten dann auch wirklich, von Fritz gefolgt, über die Bohlenbrücke fort, erst in den Vorhof hinein und dann an der blanken Glaskugel vorüber. Der Alte stand bereits auf der Rampe, Engelke hinter ihm und hinter diesem Martin, der alte Kutscher. Im Nu waren alle drei Reiter aus dem Sattel und Martin und Fritz nahmen die Pferde. So trat man in den Flur. Erlaube, lieber Papa, dir zwei liebe Freunde von mir vorzustellen, Assessor von Rex, Hauptmann von Chaco. Der alte Stechlin schüttelte jedem die Hand und sprach ihnen aus, wie glücklich er über ihren Besuch sei. Seien Sie mir herzlich willkommen, meine Herren. Sie haben keine Ahnung, welche Freude Sie mir machen, mir, einem vergrätzten alten Einsiedler. Man sieht nichts mehr, man hört nichts mehr. Ich hoffe auf einen ganzen Sack voll Neuigkeiten. Ach, Herr Major, sagte Chaco, wir sind ja schon 24 Stunden fort. Und ganz abgesehen davon, wer kann heutzutage noch mit den Zeitungen konkurrieren? Ein Glück, dass manche prinzipiell einen Posttag zu spät kommen, ich meine mit den neuesten Nachrichten. Vielleicht auch sonst noch. Sehr wahr, lachte Dubslav. Der Konservatismus soll übrigens seinem Wesen nach eine Bremse sein. Damit muss man vieles entschuldigen. Aber da kommen Ihre Mantelsäcke, meine Herren. Engelke, führ die Herren auf Ihr Zimmer. Wir haben jetzt 6:15, wenn ich bitten darf. Engelke hatte mittlerweile die beiden von Dubslav etwas altmodisch als Mantelsäcke bezeichneten Plätrollen in die Hand genommen und ging damit den beiden Herren voran auf die doppelarmige Treppe zu, die gerade da, wo die beiden Arme derselben sich kreuzten, einen ziemlich geräumigen Podest mit Säulchengalerie bildete. Zwischen den Säulchen aber, und zwar mit Blick auf den Flur, war eine Rokoko-Uhr angebracht, mit einem Zeitgott darüber, der eine Hippe führte. Chaco wies darauf hin und sagte leise zu Rex, ein bisschen graulich. Ein Gefühl, drin er sich bestärkt sah, als man bis auf den mit ungeheuren Raumverschwendung angelegten Oberflur gekommen war. Über einer nach hinten zugelegenen Saaltür hing eine Holztafel mit der Inschrift »Museum«, während hüben und drüben an den Flurwänden links und rechts mächtige Birkenmaser- und Ebenholzschränke standen, wahre Prachtstücke mit zwei großen Bildern dazwischen. Eines eine Burg mit dicken Backsteintürmen, das andere ein überlebensgroßer Ritter, augenscheinlich aus der Frunsbergzeit, wo das Bund Landsknechtliche schon die Rüstung zu drapieren begann. »Ist wohl ein Ahn?« fragte Chaco. »Ja, Herr Hauptmann. Und er ist auch unten in der Kirche.« »Auch so wie hier?« »Nein, bloß Grabstein und schon etwas abgetreten. Aber man sieht doch noch, dass es derselbe ist.« Chaco nickte. Dabei waren sie bis an ein Eckzimmer gekommen, das mit der einen Seite nach dem Flur, mit der anderen Seite nach einem schmalen Gang hinlag. Hier war auch die Tür. Engelke vorangehend öffnete und hing die beiden Plätrollen an die Haken eines hier gleich an der Tür stehenden Kleiderständers. Unmittelbar daneben war ein Klingelzug mit einer grünen, etwas ausgefransten Puschel daran. Engelke wies darauf hin und sagte, »Wenn die Herren noch etwas wünschen...« »Und um 7. Zweimal wird angeschlagen.« Und damit ging er, die beiden ihrer Bequemlichkeit überlassend. Es waren zwei nebeneinander gelegene Zimmer, in denen man Rex und Chaco untergebracht hatte. Das vordere größer und mit etwas mehr Aufwand eingerichtet, mit Stehspiegel und Toilette, der Spiegel sogar zum Kippen. Das Bett in diesem vorderen Zimmer hatte einen kleinen Himmel und daneben eine Etagere, auf deren oberem Brettchen eine Meißner Figur stand, ihr ohnehin kurzes Röckchen lüpfend, während auf dem unteren Brett ein neues Testament lag mit Kelch und Kreuz und einem Palmenzweig auf dem Deckel. Chaco nahm das Meißner Püppchen und sagte, wenn nicht unser Freund Woldemar bei diesem Arrangement seine Hand mit im Spiel gehabt hat, so haben wir hier in Bezug auf Requisiten ein Ahnungsvermögen, wie es nicht größer gedacht werden kann. Das Püppchen pour moi, das Testament pour vous. Chaco, wenn Sie doch bloß das necken lassen könnten. Ach, sagen Sie doch sowas nicht, Rex. Sie lieben mich ja bloß um meiner Neckereien willen. Und nun traten sie von dem Vorderzimmer her in den etwas kleineren Wohnraum, in dem Spiegel und Toilette fehlten. Dafür aber war ein Rokokosofa da mit hellblauem Atlas und weißen Blumen darauf. »Tja, Rex«, sagte Chaco, »wie teilen wir nun? Ich denke, Sie nehmen nebenan den Himmel und ich nehme das Rokokosofa, noch dazu mit weißen Blumen, vielleicht Lilien. Ich wette, das kleine Ding von Sofa hat eine Geschichte.« »Rokoko hat immer eine Geschichte«, bestätigte Rex, »aber 100 Jahre zurück.« Was jetzt hier haust, sieht mir Gott sei Dank nicht danach aus. Ein bisschen Spuk traue ich diesem alten Kasten allerdings schon zu, aber keine Rokoko-Geschichte. Rokoko ist doch immer unsittlich. Wie gefällt Ihnen übrigens der Alte? Vorzüglich. Ich hätte nicht gedacht, dass unser Freund Woldemar solchen famosen Alten haben könnte. Das klingt ja beinahe, sagte Rex, wie wenn Sie gegen unser Stechlin etwas hätten, was durchaus nicht der Fall ist. Unser Stechlin ist der beste Kerl von der Welt. Und wenn ich das verdammte Wort nicht hasste, würde ich ihn sogar einen perfekten Gentleman nennen müssen. Aber, nun? Aber er passt doch nicht recht an seine Stelle. An welche? In seinem Regiment. Aber Czako, ich verstehe Sie nicht. Er ist ja brillant angeschrieben. Liebling bei jedem. Der Oberst hält große Stücke von ihm und die Prinzen machen ihm beinahe den Hof. Ja, das ist es ja eben. Die Prinzen, die Prinzen. Was denn? Wie denn? Ach, das ist eine lange Geschichte, viel zu lang, um sie hier vor Tisch noch auszukramen, denn es ist bereits halb und wir müssen uns eilen. Übrigens trifft es viele, nicht bloß unseren Stechlin. Immer dunkler, immer rätselvoller, sagte Rex. Nun, vielleicht, dass ich Ihnen das Rätsel löse. Schließlich kann man ja Toilette machen und noch seinen Diskurs daneben haben. Die Prinzen machen ihm den Hof, so geruhten sie zu bemerken. Und ich antwortete, ja, das ist es eben. Und diese Worte kann ich Ihnen nur wiederholen. Die Prinzen, ja, damit hängt es zusammen. Und noch mehr damit, dass die feinen Regimenter immer feiner werden. Gucken Sie sich mal die alten Ranglisten an. Das heißt wirklich alte, voriges Jahrhundert und dann so bis Anno 6. Da finden Sie beim Regiment Garde du Corps oder beim Regiment Gendarme unsere guten alten Namen. Marwitz, Wakenitz, Kracht, Löschebrand, Bredow, Rochow. Höchstens, dass sich mal ein höher betitelter Schlesischer mit hinein verirrt. Natürlich gab es auch Prinzen damals, aber der Adel gab den Ton an. Und die paar Prinzen mussten noch froh sein, wenn sie nicht störten. Damit ist es nun aber, seit wir Kaiser und Reich sind, total vorbei. Natürlich spreche ich nicht von der Provinz, nicht von Litauen und Masuren, sondern von der Garde, von den Regimentern unter den Augen seiner Majestät. Und nun gar erst diese Garde-Dragoner. Die waren immer Pik, aber seit sie pour combler le bonheur auch noch Königin von Großbritannien und Irland sind, wird es immer mehr davon. Und je piker sie werden, desto mehr Prinzen kommen hinein. Von denen übrigens auch jetzt schon mehr da sind, als es so obenhin aussieht, denn manche sind eigentlich welche und dürfen es bloß nicht sagen. Und wenn man dann gar noch die Alten mitrechnet, die bloß à la suite stehen, aber doch immer noch mit dabei sind, wenn irgendwas los ist, so haben wir, wenn der Kreis geschlossen wird, zwar kein Parkett von Königen, aber doch einen Zirkus von Prinzen. Und da hinein ist nun unser guter Stechlin gestellt. Natürlich tut er, was er kann und macht so gewisse Luxusse mit. Gefühlsluxusse, Gesinnungsluxusse. Und wenn es sein muss, auch Freiheitsluxusse. So einen Schimmer von Sozialdemokratie. Das ist aber auf die Dauer schwierig. Richtige Prinzen können sich das leisten. Die verbebeln nicht leicht. Aber Stechlin? Stechlin ist ein reizender Kerl. Aber er ist doch bloß ein Mensch. Und das sagen Sie, Czako? Gerade Sie, der Sie das Menschliche stets betonen? Ja, Rex, das tue ich, heute wie immer. Aber eines schickt sich nicht für alle, der eine darf's, der andere nicht. Wenn unser Freund Stechlin sich in diese seine alte Schlosskarte zurückzieht, so darf er Mensch sein, so viel er will. Aber als Gardedragoner kommt er damit nicht aus. Vom alten Adam will ich nicht sprechen. Das hat immer noch so eine Nebenbedeutung. Während Rex und Czako Toilette machten und abwechselnd über den alten und den jungen Stechlin verhandelten, schritten die, die den Gegenstand dieser Unterhaltung bildeten, Vater und Sohn, im Garten auf und ab und hatten auch ihrerseits ihr Gespräch. »Ich bin dir dankbar, dass du mir deine Freunde mitgebracht hast. Hoffentlich kommen sie auf ihre Kosten. Mein Leben verläuft ein bisschen zu einsam und es wird ohnehin gut sein, wenn ich mich wieder an Menschen gewöhne.« Du wirst gelesen haben, dass unser guter alter Kortschädel gestorben ist und in etwa 14 Tagen haben wir hier eine Neuwahl. Da muss ich dann ran und mich populär machen. Die Konservativen wollen mich haben und keinen anderen. Eigentlich mag ich nicht, aber ich soll. Und da passt es mir denn, dass du mir Leute bringst, an denen ich mich für die Welt sozusagen wieder wie einüben kann. Sind sie denn ausgiebig und plauderhaft? Oh, sehr, Papa, vielleicht zu sehr. Wenigstens der eine. Das ist gewiss der Chaco. Sonderbar, die von Alexander reden alle gern. Aber ich bin sehr dafür. Schweigen kleidt nicht jeden. Und dann sollen wir uns ja auch durch die Sprache vom Tier unterscheiden. Also wer am meisten redet, ist der reinste Mensch. Und diesem Chaco, dem habe ich es gleich angesehen. Aber der Rex, du sagst, Ministerialassessor, ist er denn von der frommen Familie? Nein, Papa, du machst dieselbe Verwechslung, die beinahe alle machen. Die fromme Familie, das sind die Reckes. Gräflich und sehr vornehm. Die Rex natürlich auch, aber doch nicht so hoch hinaus und auch nicht so fromm. Allerdings nimmt mein Freund, der Ministerialassessor, einen Anlauf dazu, die Reckes womöglich einzuholen. Na, dann habe ich also doch recht gesehen. Er hat so die Figur, die sowas vermuten lässt. Ein bisschen wenig Fleisch und so glatt rasiert. Habt ihr denn beim Rasieren in Kremmen gleich einen gefunden? Er hat alles immer bei sich. Lauter Englische. Von Solingen oder Suhl will er nichts wissen. Und muss man ihn denn vorsichtig anfassen, wenn das Gespräch auf kirchliche Dinge kommt? Ich bin ja, wie du weißt, eigentlich kirchlich, wenigstens kirchlicher als mein guter Pastor. Es wird immer schlimmer mit ihm. Aber ich bin so im Ausdruck mitunter ungenierter, als man vielleicht sein soll. Und bei Niedergefahren zur Hölle kann es mir passieren, dass ich nolens volens ein bisschen tolles Zeug rede. Wie steht's denn da mit ihm? Muss ich mich in Acht nehmen oder macht er bloß so mit? Das will ich nicht gerade behaupten. Ich denke mir, er steht so wie die meisten. Das heißt, er weiß es nicht recht. Ja, den Zustand kenne ich. Und weil er es nicht recht weiß, hat er sozusagen die Auswahl und wählt das, was gerade gilt und nach oben hin empfiehlt. Ich kann das auch so schlimm nicht finden. Einige nennen ihn einen Streber. Aber wenn er es ist, so ist er jedenfalls keiner von den Schlimmsten. Er hat eigentlich einen guten Charakter und im Cercle Intime kann er reizend sein. Er verändert sich dann nicht in dem, was er sagt oder doch nur ganz wenig. Aber ich möchte sagen, er verändert sich in der Art, wie er zuhört. Chaco meint, unser Freund Rex halte sich mit dem Ohr für das schadlos, was er mit dem Munde versäumt. Chaco wird übrigens am besten mit ihm fertig. Er schraubt ihn beständig. Und Rex, was ich reizend finde, lässt sich diese Schraubereien gefallen. Daran siehst du schon, dass sich mit ihm leben lässt. Seine Frömmigkeit ist keine Lüge, bloß Erziehung, Angewohnheit. Und so schließlich seine zweite Natur geworden. Ich werde ihn bei Tisch neben Lorenzen setzen. Die mögen dann beide sehen, wie sie miteinander fertig werden. Vielleicht erleben wir eine Bekehrung. Das heißt, Rex, den Pastor. Aber da höre ich eine Kutsche die Dorfstraße raufkommen. Das sind natürlich Gundermanns, die kommen immer zu früh. Der arme Kerl hat mal was von der Höflichkeit der Könige gehört und macht jetzt einen zu weitgehenden Gebrauch davon. Autodidakten übertreiben immer. Bin selber einer, kann also mitreden. Nun, wir sprechen morgen früh weiter. Heute wird es nichts mehr. Du wirst dich auch noch ein bisschen striegeln müssen und ich will mir einen schwarzen Rock anziehen. Das bin ich der guten Frau von Gundermann doch schuldig. Die putzt sich übrigens nach wie vor wie ein Schlittenpferd und hat immer noch den merkwürdigen Federbusch in ihrem Zopf. Das heißt, wenn's ihrer ist. Engelke schlug unten im Flur zweimal an einen alten, als Tamtam fungierenden Schild, der an einem der zwei vorspringenden und zugleich die ganze Treppe tragenden Pfeiler hing. Eben diese zwei Pfeiler bildeten denn auch mit dem Podest und der in Front desselben angebrachten Rokoko-Uhr einen zum Gartensalon, diesem Hauptzimmer des Erdgeschosses, führenden ziemlich pittoresken Portikus, von dem ein auf Besuch anwesender hauptstädtischer Architekt mal gesagt hatte, sämtliche Bausünden von Schloss Stechlin würden durch diesen verdrehten, aber malerischen Einfall wieder gut gemacht. Die Uhr mit dem Hippenmann schlug gerade 7, als Rex und Chaco die Treppe herunterkamen und eine Biegung machend auf den von berufener Seite so glimpflich beurteilten sonderbaren Vorbau zusteuerten. Als die Freunde diesen passierten, sahen sie, die Türflügel waren schon geöffnet, in aller Bequemlichkeit in den Salon hinein und nahmen hier wahr, dass etliche ihnen zu Ehren geladene Gäste bereits erschienen waren. Dubslav in dunklem Überrock und die Bändchenrosette sowohl des preußischen wie des wendischen Kronenordens im Knopfloch, ging dem Eintretenden entgegen, begrüßte sie nochmals mit der ihm eigenen Herzlichkeit und beide Herren gleich danach in den Kreis der schon Versammelten einführend, sagte er, bitte die Herrschaften miteinander bekannt machen zu dürfen. Herr und Frau von Gundermann auf Siebenmühlen, Pastor Lorenzen, Oberförster Katzler und dann nach links sich wendend, Ministerialassessor von Rex, Hauptmann von Tschako vom Regiment Alexander. Man verneigte sich gegenseitig, worauf Dubslav zwischen Rex und Pastor Lorenzen, Woldemar aber als Adlatus seines Vaters zwischen Tschako und Katzler eine Verbindung herzustellen suchte, was auch ohne weiteres gelang, weil es hüben und drüben weder an gesellschaftlicher Gewandtheit noch an gutem Willen gebrach. Nur konnte Rex nicht umhin, die Siebenmühlener etwas eindringlich zu mustern. Trotzdem Herr von Gundermann in Frack und weißer Binde, Frau von Gundermann aber in geblümtem Atlas mit Marabu-Fächer erschienen war. Er augenscheinlich parvenu, sie Berlinerin aus einem nordöstlichen Vorstadtgebiet. Rex sah das alles. Er kam aber nicht in die Lage, sich lange damit zu beschäftigen, weil Dubslav eben jetzt den Arm der Frau von Gundermann nahm und dadurch das Zeichen zum Aufbruch zu der im Nebenzimmer gedeckten Tafel gab. Alle folgten paarweise, wie sie sich vorher zusammengefunden, kamen aber durch die von Seiten Dubslavs schon vorher festgesetzte Tafelordnung wieder auseinander. Die beiden Stechlins, Vater und Sohn, platzierten sich an den beiden Schmalseiten einander gegenüber, während zur rechten und linken von Dubslav Herr und Frau von Gundermann, rechts und links von Woldemar, aber Rex und Lorenzen saßen. Die Mittelplätze hatten Katzler und Tschako inne. Neben einem großen alten Eichenbuffet, ganz in der Nähe der Tür, standen Engelke und Martin. Engelke in seiner sandfarbenen Livree mit den großen Knöpfen, Martin, dem nur oblag, mit der Küche Verbindung zu halten, einfach in schwarzem Rock und Stulpstiefeln. Der alte Dubslav war in bester Laune, stieß gleich nach den ersten Löffeln Suppe mit Frau von Gundermann vertraulich an, dankte für ihr Erscheinen und entschuldigte sich wegen der späten Einladung. Aber erst um 12 kam Woldemars Telegramm. Es ist das mit dem Telegrafieren solche Sache. Manches wird besser, aber manches wird auch schlechter. Und die feinere Sitte leidet nun schon ganz gewiss. Schon die Form, die Abfassung. Kürze soll eine Tugend sein, aber sich kurz fassen heißt meistens auch sich grob fassen. Jede Spur von Verbindlichkeit fällt fort und das Wort Herr ist beispielsweise gar nicht mehr anzutreffen. Ich hatte mal einen Freund, der ganz ernsthaft versicherte, der hässlichste Mops sei der schönste. So lässt sich jetzt beinahe sagen, das gröbste Telegramm ist das feinste. Wenigstens das in seiner Art vollendetste. Jeder, der wieder eine neue 5-Pfennig-Ersparnis herausdoktert, ist ein Genie. Diese Worte Dubslavs hatten sich anfänglich an die Frau von Gundermann, sie ja bald aber mehr an Gundermann selbst gerichtet, weshalb dieser Letztere denn auch antwortete. Ja, Herr von Stechlin, alles Zeichen der Zeit. Und ganz bezeichnend, dass gerade das Wort Herr, wie Sie schon hervorzuheben, die Güte hatte, so gut wie abgeschafft ist. Herr ist Unsinn geworden. Herr passt den Herren nicht mehr. Ich meine natürlich die, die jetzt die Welt regieren wollen, aber es ist auch danach. Alle diese Neuerungen, an denen sich leider auch der Staat beteiligt. Was sind sie? Begünstigungen der Unbotmäßigkeit. Also Wasser auf die Mühlen der Sozialdemokratie. Weiter nichts. Und niemand da, der Lust und Kraft hätte, dies Wasser abzustellen. Aber trotzdem, Herr von Stechlin, ich würde nicht widersprechen, wenn mich das Tatsächliche nicht dazu zwänge. Trotzdem geht es nicht ohne Telegrafie, gerade hier in unserer Einsamkeit. Und dabei das beständige Schwanken der Kurse, namentlich auch in der Mühlen- und Brettschneidebranche. Versteht sich, lieber Gundermann, was ich da gesagt habe? Wenn ich das Gegenteil gesagt hätte, wäre es ebenso richtig. Der Teufel ist nicht so schwarz, wie er gemalt wird, und die Telegrafie auch nicht, und wir auch nicht. Schließlich ist es doch was Großes, diese Naturwissenschaften, dieser elektrische Strom, tipp, tipp, tipp, tipp, tipp, und wenn uns daran läge, aber es liegt uns ja nichts dran, so könnten wir den Kaiser von China wissen lassen, dass wir hier versammelt sind und seiner gedacht haben. Und dabei diese merkwürdigen Verschiebungen in Zeit und Stunde, beinahe komisch. Als anno 70 die Pariser Septemberrevolution ausbrach, wusste man's in Amerika drüben um ein paar Stunden früher, als die Revolution überhaupt da war. Ich sagte Septemberrevolution, es kann aber auch eine andere gewesen sein. Die haben da so viele, dass man sie leicht verwechselt. Eine war im Juni, eine andere war im Juli. Wer nicht ein Bombengedächtnis hat, muss da notwendig reinfallen. Engelke, präsentiere der jungen Frau den Fisch nochmal. Und vielleicht nimmt auch Herr von Czako. Gewiss, Herr von Stechlin, sagte Czako. Erstlich aus reiner Gourmandise, dann aber auch aus Forschertrieb oder Fortschrittsbedürfnis. Man will doch an dem, was gerade gilt oder überhaupt Menschheitsentwicklung bedeutet, auch seinerseits nach Möglichkeit teilnehmen. Und da steht denn Fischnahrung jetzt oben an. Fische sollen außerdem viel Phosphor enthalten. Und Phosphor, so heißt es, macht helle. Gewiss, kicherte Frau von Gundermann, die sich bei dem Wort helle wie persönlich getroffen fühlte. Phosphor war ja auch schon, ehe die Schwedischen aufkamen. Oh, lange vorher, bestätigte Czako. Was mich aber, fuhr er sich an Dubslav wendend fort, an diesem Karpfen noch ganz besonders fesselt, beiläufig ein Prachtexemplar, das ist das, was er doch höchstwahrscheinlich aus Ihrem berühmten See stammt, über den ich durch Woldemar, Ihren Herrn Sohn, bereits unterrichtet bin, dieser merkwürdige See, dieser Stechlin. Und da frage ich mich denn unwillkürlich, denn Karpfen werden alt, daher beispielsweise die Mooskarpfen. Welche Revolutionen sind an diesem hervorragenden Exemplar seiner Gattung wohl schon vorübergegangen? Ich weiß nicht, ob ich ihn auf 150 Jahre taxieren darf, wenn aber, so würde er als Jüngling die Lissabonner Aktion und als Urgreis den neuerlichen Ausbruch des Krakatoa mitgemacht haben. Und all das erwogen, drängt sich mir die Frage auf, Dubslav lächelte zustimmend, wenn's nun in Ihrem Stechlinsee zu brodeln beginnt oder gar die große Trichterbildung anhebt, aus der dann und wann, wenn ich recht gehört habe, der krähende Hahn aufsteigt, wie verhält sich da der Stechlinkarpfen, dieser doch offenbar Nächstbeteiligte, bei dem Anpochen derartiger Weltereignisse? Beneidet er den Hahn, dem es vergönnt ist, in die Ruppiner Lande hineinzukrähen, oder ist er umgekehrt ein Feigling, der sich in seinem Moorgrund verkriecht, also ein Bourgeois, der am anderen Morgen fragt, schießen Sie noch? Mein lieber Herr von Czako, die Beantwortung Ihrer Frage hat selbst für einen Anwohner des Tschechlin seine Schwierigkeiten. Ins Innere der Natur dringt kein erschaffender Geist. Und zu dem innerlichst und verschlossensten zählt der Karpfen. Er ist nämlich sehr dumm. Aber nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung wird er sich beim Eintreten der großen Eruption wohl verkrochen haben. Wir verkriechen uns nämlich alle. Heldentum ist Ausnahmezustand und meist Produkt einer Zwangslage. Sie brauchen mir übrigens nicht zuzustimmen, denn Sie sind ja noch im Dienst. Bitte, bitte, sagte Czako. Sehr, sehr anders ging das Gespräch an der entgegengesetzten Seite der Tafel. Rex, der, wenn er dienstlich oder außerdienstlich aufs Land kam, immer eine Neigung spürte, sozialen Fragen nachzuhängen und beispielsweise jedes Mal mit Vorliebe darauf aus war, an das Zahlenverhältnis der in und außer der Ehe geborenen Kinder alle möglichen, teils dem Gemeinwohl, teils der Sittlichkeit zugutekommende Betrachtungen zu knüpfen, hatte sich auch heute wieder in einem mit Pastor Lorenzen angeknüpften Zwiegespräch seinem Lieblingsthema zugewandt, war aber, weil Dubslav durch eine Zwischenfrage den Faden abschnitt, in die Lage gekommen, sich vorübergehend statt mit Lorenzen mit Katzler beschäftigen zu müssen, von dem er zufällig in Erfahrung gebracht hatte, dass er früher Feldjäger gewesen sei. Das gab ihm einen guten Gesprächsstoff und ließ ihn fragen, ob der Herr Oberförster nicht mitunter schmerzlich den zwischen seiner Vergangenheit und seiner Gegenwart liegenden Gegensatz empfinde. Sein früherer Feldjägerberuf, so nehme er an, habe ihn in die weite Welt hinausgeführt, während er jetzt stabiliert sei. Stabilierung zählte zu Rex Lieblingswendungen und entstammte jenem sorglich ausgewählten Fremdwörterschatz, den er sicher hatte, diese Dinge dienstlich zu bearbeiten gehabt, aus den Erlassen König Friedrich Wilhelms I. angeeignet und mit in sein Aktendeutsch herübergenommen hatte. Katzler, ein vorzüglicher Herr, aber auf dem Gebiete der Konversation doch nur von einer oft unausreichenden Orientierungsfähigkeit, fand sich in des Ministerialassessors etwas gedrechseltem Gedankengange nicht gleich zurecht und war froh, als ihm der hellhörige, mittlerweile wieder frei gewordene Pastor in der durch Rex aufgeworfenen Frage zu Hilfe kam. »Ich glaube herauszuhören«, sagte Lorenzen, »dass Herr von Rex geneigt ist, dem Leben draußen in der Welt vor dem in unserer stillen Grafschaft den Vorzug zu geben. Ich weiß aber nicht, ob wir ihm darin folgen können. Ich nun schon gewiss nicht. Aber auch unser Herr Oberförster wird mutmaßlich froh sein, seine vor dem im Eisenbahncoupé verbrachten Feldjägertage hinter sich zu haben. Es heißt freilich, im engen Kreis verengert sich der Sinn und in den meisten Fällen mag es zutreffen, aber doch nicht immer. Und jedenfalls hat das Weltfremde bestimmte große Vorzüge. »Sie sprechen mir durchaus aus der Seele, Herr Pastor Lorenzen«, sagte Rex. »Wenn es einen Augenblick vielleicht so klang, als ob der Globetrotter mein Ideal sei, so bin ich sehr geneigt, mit mir handeln zu lassen. Aber etwas hat es doch mit dem auch draußen zu Hause sein auf sich. Und wenn Sie trotzdem für Einsamkeit und Stille plädieren, so plädieren Sie wohl in eigener Sache. Denn wie sich der Herr Oberförster aus der Welt zurückgezogen hat, so wohl auch Sie. Sie sind beide darin ganz individuell einem Herzenszuge gefolgt und vielleicht, dass meine persönliche Neigung dieselben Wege ginge. Dennoch wird es andere geben, die von einem solchen sich zurückziehen aus der Welt nichts wissen wollen, die vielleicht umgekehrt statt in einem sich hingeben an den Einzelnen in der Beschäftigung mit einer Vielheit ihre Bestimmung finden. Ich glaube, durch Freund Stechlin zu wissen, welche Fragen Sie seit langer beschäftigen und bitte, Sie dazu beglückwünschen zu dürfen. Sie stehen in der christlich-sozialen Bewegung. Aber nehmen Sie deren Schöpfer, der Ihnen persönlich vielleicht nahesteht. Er und sein Tun sprechen doch recht eigentlich für mich. Sein Feld ist nicht einzelne Seelsorge, nicht eine Landgemeinde, sondern eine Weltstadt. Stöckers Auftreten und seine Mission sind eine Widerlegung davon, dass das Schaffen im Engen und Umgrenzten notwendig das Segensreichere sein müsse.